Die Klasse wurde bestraft mit einem Monat Ausnahmezustand. Sie hatte jeden Nachmittag in der Schule zu erscheinen und ihre Aufgaben dort zu erledigen. Die sportlichen Veranstaltungen wurden suspendiert. Die Abendgrenze wurde eine Stunde vorgerückt. Den jungen Barbaren antworteten die großen Barbaren. Der Direktor hielt mich eine Viertelstunde zurück, als der Morgen beendet war. Er teilte mir mit, dass ich ebenfalls unter der Strafe stände, wegen Mangels an Vertrauen und weil ich nicht früher gekommen sei. Ich bin überhaupt nicht gekommen, erwiderte ich. Mir war mit einem Mal wohl. Er sollte nicht das Vergnügen haben, mit mir eine Einheitsfront zu bilden. Er hatte die Mütze schon auf dem Kopf gehabt, hatte sich über Speikübel gebeugt, hatte Ex getrunken. Er war ein Heuchler. Er sprach weich wie ein Kindermädchen. Ich nahm ihm übel, dass er auf meinen Protest wartete. Ich verneigte mich und ging schnell hinaus. Auf dem Nachhauseweg fand ich die ganze Klasse in der engen Straße zwischen der Schule und der Hauptgeschäftsstraße stehen. Sie standen Spalier. Ich sah sie rechtzeitig und hätte einen Umweg machen können. Aber ich wusste genau, wie weit ich gehen durfte in meiner Verachtung ihrer Provokationen. Ich schritt an ihnen vorbei und vermied keins ihrer Augenpaare. Zu meinem Erstaunen schlugen die meisten die Augen nieder. Erst der Letzte wagte ein Wort. »Judas«, rief er hinter mir her. Ich wandte mich blitzschnell um. Die ganze Klasse kam sofort die Straße herabgaloppiert. Mit vorgeschobenen Schultern und zugekniffenen Mörderaugen, wie man sie 20 Jahre später an sogenannten Sturmtrupps kennenlernte. Ich wusste, dass der wilde Jäger, der Klempnersohn, Zentrumsstürmer in der Fußballmannschaft, mich mit einem Schlag an die Mauern schleudern konnte. Aber gerade an ihn warnte ich mich. Er spuckte zuerst sein Gift aus. »Glaubst, dass du geschützt bist durch deinen Direktor?« Ich machte mich ganz frei von Furcht. Nichts peinigt sie mehr, als wenn man sie nicht fürchtet. Die Gleichgültigkeit gegenüber ihrer körperlichen Überlegenheit kann sie entmannen. Ich habe das später oft ausprobiert. Ich glaube auch, dass in solchen Augenblicken die neue menschliche Haltung geschaffen wird. Und sie wird eines Tages die herrschende Minorität hervorbringen. Ihr habt vor dem Direktor geschwiegen, wie die Hunde vor dem Dresseur. Ich habe ihm ins Gesicht geschrien, dass ich seine Mütze für einen Dreck halte und dass er schlimmer ist als ihr, die ihr ihn nur nachäfft. Sie schwiegen betroffen und ich ging weg. Dann schrie einer noch, dann wär's dir mindestens so schlecht gegangen wie uns. Ein befreites Gelächter dankte ihm. Ich ging weiter. Ich hatte meinen Trumpf für nachmittags in der Hand. Vater protestierte am gleichen Nachmittag und sandte mich mit einem Brief an den Direktor. Dort stand, sehr geehrter Herr Direktor, Sie bestrafen den Erpressten mit dem Erpresser. Sie erinnern mich an die Spartaner, die ihre Kinder zu Tode prügelten, nicht wegen des Diebstahls, sondern weil die Kinder sich beim Stehlen hatten erwischen lassen. Wenn Gustav mir bekannt hätte, was er seit Wochen litt, hätte ich ihn Bier trinken gelehrt und er hätte sie alle bei ihrem Kommerz unter den Tisch gesoffen. Da er nichts in diesem Sport sieht, hat er das Recht, sich abzugrenzen von den künftigen Chorstudenten. Wenn Sie ihn nun dazu gezwungen haben, die Gründe seiner Ächtung anzugeben, haben Sie ihn zum Verräter gemacht. Dass er Lausejungen verrät, macht die Sache nicht besser. Er wird mehr büßen nun als bisher. Ihn noch zu bestrafen, wird ihn völlig verwirren. Er wird Sie für einen Erzheuchler halten und für die geborene Hinterlist. Und ich werde ihm nicht Unrecht geben darin. Vater fügte ein Postskriptum zu. P.S. Je mehr ich über den ganzen dramatischen Zwischenfall nachdenke, desto mehr habe ich Lust, diese ganze Klasse zu einem Saufgelage auf den Ellerhof einzuladen. Gustav wird, mit meiner Erlaubnis, nicht in den Strafstunden erscheinen. Ich stahl den Brief und behauptete, dass ich ihn abgeliefert hätte. Ich erfand Lügen, wenn ich heimlich zu den Strafstunden ging. Die Klasse war verblüfft wie nie zuvor, als sie mich am Nachmittag tatsächlich mit meinen Heften und Büchern anrücken sah und der Direktor mir mehr als mürrisch einen Platz unter ihnen anwies. Ich sah einige zu den Bürgermeistersöhnen hinübergrinsen, diese aber versteckten ihre Niederlage hinter hochmütigen Mienen. Sie ahnten nicht, dass an diesem Nachmittag die Klasse in zwei Fraktionen gespalten wurde, in die Chorstudenten und in die Zivilen, so nannte ich meine neuen Freunde. Es waren alle jüdischen Schüler der Klasse, dann Jakob, der Bauernsohn, der Priester werden wollte, Balzer, der Sohn des Stadtbaumeisters, den sie den Verrückten nannten, weil er Gedichte machte, und Jung, der einzige Renegat aus dem protestantischen Lager, der stierköpfige Ingenieurssohn, der Brunnen in seiner freien Zeit baute und der eine Vorrichtung für seine Gartentür erfunden hatte, dass die Hunde es öffnen konnten für jeden Besucher, vorausgesetzt, dass des Besuchers Geruch den Hunden gefiel. Wir nannten uns nicht Zivile, wir hatten keine Abzeichen. Wir trafen uns nicht heimlich, aber wir waren die zivile Minorität inmitten der Kaisertreuen, der kommenden Offiziere und der fanatischen Kriegsspieler. Es war diese Minorität, die ich an meiner Seite wusste, als mitten in der Diskussion von Erasmus Meisterwerk einer meiner Gegner wieder auf die Alkoholaffäre zu sprechen kam. Jung erhob sich, sah den Lehrer an, als wenn er ihm aus Anstand noch eine letzte Gelegenheit geben wollte, selbst zu intervenieren. Dann sagte er, diese Katze ist begraben und niemand sollte sie ausbuddeln. Er hatte sich nie öffentlich gegen die Bürgermeistersöhne ausgesprochen. So kam seine mürrische Verteidigung meiner Person überraschend, wie der Dolchstoß eines Thronknappen, der sich gegen den angestammten Herrn wendet. Mich erfrischte sein Zwischenruf. Ich fühlte körperlich, dass ich meinen Feinden wieder gewachsen war. Erasmus stand neben mir. Meine Lippen schürzten sich spöttisch. »Saufen ist so wenig ein Wert wie Raufen«, sagte ich mit gemachtem Hochmut. Mein Gegner gab sich einen Ruck. Er bemühte sich nun auch um bessere Formulierung. »Kampf ist ein Wert in sich«, sagte er. »Es gibt keinen Wert in sich«, sagte Erasmus für mich. »Es gibt nur Gott oder nur die Natur, die uns überlebt, die uns wieder einschluckt, um uns neue Werte zu geben.« Ich sagte, »Wert wofür?« »So fragt nur ein Pazifist«, sagte mein Gegner. 15 Jahre später würde er vermutlich gesagt haben, »nur ein Jude oder ein Judenknecht fragt so.« »Frieden ist das Ziel der Menschheit«, sagte neben mir Erasmus. Ich sagte, das ist keine Antwort. Wofür willst du kämpfen? Der Gegner? Um des Kampfes willen. Frieden macht schlapp. Ich liebe Abenteuer. Ich ließ Erasmus nicht mehr reden. Ich war nun sicher meiner Waffen. Dies war ein Thema, das ich 100-mal mit Vater besprochen hatte. Jedes Buch ist ein Abenteuer, rief ich. Geh Tiere fangen nach Afrika. Am Südpol liegen Gebirge, die auf dich warten. Träum mit Moby Dick im Mast, fahr mit Odysseus das Mittelmeer ab. Ich ziehe Achilles vor. Ich zweifle nicht daran. Und du wirst auch so enden. Mein Tod kann dir gleichgültig sein. Ihr wollt den unsrigen. Der Professor unterbrach. Zur Sache bitte. Mein Gegner schien gekitzelt, dass ich ihn so wichtig nahm und ihm so blutige Absichten unterschob. Er verriet sich sofort. Sie tun es mit solcher Leichtigkeit. Wir werden allerdings das Vergnügen haben, euch auf dem Kasernenhof zu zeigen, was Disziplin ist. Erasmus stand dicht neben mir. Bleib in deiner Kammer. Lass dich nicht zu weit herauslocken von Landsknechten. Er wird dich nie in seinen Fingern haben. Ich verspreche es dir. Ich sagte, wir sprechen nicht vom Drill, sondern vom Einsatz des Lebens. Eine alte preußische Phrase. Ein Brett mit Leim bestrichen. Er kroch sofort darauf. Wer sein Leben nicht einsetzt, wird es nicht gewinnen. Es klang nach Provinzschmiere, nach schlecht gespieltem Prinz von Homburg. Es steht ähnlich in der Bibel, sagte ich. Christus sprach ebenso. Er tat es, um uns alle zu Brüdern zu machen. Der Professor unterbrach wieder. Keine Religion, bitte. Dies ist eine philosophische Diskussion. Patriotismus kann auch zur Religion werden, gab ich zurück. Und zwar eine stumpfsinnige, eine, die Menschen frisst und die Sklaven braucht. Erasmus war nicht mehr neben mir. Ich fühlte es. Meine Argumente klangen nach dem Feind. Lieber tot als Sklav, zitierte mein Gegner. Es schnitt mir in die Ohren. Wir waren mitten im Sumpf der Phrasen und ich hatte sie provoziert. Ich sah verlegen zum Fenster hinaus. Wir diskutierten im großen Zeichensaal und konnten von dort über die Dächer der Stadt ins Flusstal und hinüber zu den lothringischen Bergen sehen. Die Wälder der Grenzdörfer standen in der Fülle des Herbstes. Dort hatte Vater an der alten Grenze entlang gezeigt. Dort oben war mir offenbar geworden, durch eine einzige verträumte Geste eines großen Mannes, wie sinnlos Grenzen waren. Ich sagte, ist Waldwies dort oben eine andere Welt, weil es jetzt uns gehört? Es war eine Herausforderung, die mich zwingen würde, in der nächsten Minute wie Vater zu reden. Ich fühlte, dass ich etwas preisgeben würde, was nur mir gehörte. Es war immer deutsche Erde, sagte mein Gegner. Erst heute wird mir bewusst, wie früh die Philosophie des Eroberers von Braunau schon die Gehirne verwirrte. Es war einmal Frankreich, sagte ich kalt, und Karl der Große würde sich weder deutsch noch französisch genannt haben. Er hatte mehr Vision. Es ist aber jetzt unser Land, sagte hartnäckig mein Gegner. Und wenn wir es morgen wieder verlieren, dann ist die Saat gelegt für einen neuen Krieg. Er sagte es, wie Juden vom Messias sprechen. Ich sollte in diesem Augenblick den Kampf aufgegeben haben. Ich konnte eine Verbeugung machen und mich mit Vater zur Rechten und mit dem Weisen von Basel zur Linken zurückziehen. Wie man leise aus der Höhle einer knurrenden wilden Hündin weggeht, mit dem Gesicht zu dem seiner Mordlust und seinem Misstrauen überlassenen Tier vorsichtig, mit etwas Mitleid im Herzen. Aber ich war verrannt in den Gedanken, dass meine Gemeinde wachsen könne. Der mürrische Jung gab mir die Hoffnung, dass ich noch andere wie ihn gewinnen könnte. »Und was habt ihr davon?«, fragte ich. Der Handschuh lag am Boden. Ich merkte nicht einmal, dass ich das Wort »ihr« gebraucht hatte. Es war eine unterbewusste Unterscheidung, deshalb aber nicht weniger scharf und bedeutsam. Er merkte es sofort. »Es ist gut zu hören, dass du dich drücken wirst«, sagte er. »Wir haben den Kampf, und es kommt nicht darauf an, ob wir siegen oder verlieren. Wir riskieren. Kampf ist ein ewiges Prinzip.« Erasmus war wieder an meiner Seite. Ich sprach nun für ihn. Ich sprach sehr leise, nicht ahnend, mit welcher Trompete mein Gegner zurücktrompeten würde. »Ich will ewigen Frieden«, sagte ich. Mein Gegner riss ein Buch von seinem Tisch, schwang es vor meinen Augen wie eine Keule und beim Mars, es war eine. Dann schlug er das Buch auf und las. »Der ewige Friede ist ein Traum und nicht einmal ein schöner.« Er schloss das Buch und als ob er Grundtafeln der Menschheit damit vor uns niedergelegt hätte, fügte er mit hochmütiger Stimme den Namen des Autors hinzu. Moltke. Es war gerade 12 Uhr. Die nahe Brauerei ließ ihre Sirene über die Stadt heulen. Sie klang wie ein Ausrufezeichen hinter dem zynischsten Zitat, das mir bis dahin über das Problem von uns allen zu Ohren gekommen war. Ich fühlte, als sei mir in der Magengrube plötzlich ein Tumor gewachsen. Ich murmelte vor mich hin und nicht einmal ein schöner. Sie waren hoffnungslos. Friede, ihr Albdruck, ihr Kaiser, der mit Soldaten spielte, ihr Gott. Kurz darauf rächte sich der Kaiser selbst. Er versetzte mich in die Verwirrung, die man fühlt, wenn einen ein Feind beschenkt. Es war der letzte Geburtstag seiner Majestät vor jenem seinem Weltkrieg. Nach dem Gesang des Chors »Wer hat dich, du schöner Wald?« aufgebaut, so hoch da droben, stieg der Direktor auf das Katheder und teilte der Versammlung der Eltern mit, dass seine Majestät mir als dem besten Schüler einen Preis zugedacht habe. Ich ging durch die Reihen der applaudierenden Eltern mit dem tauben Gefühl, etwas Unanständiges zu tun. Es war so viel aufregender gewesen, durch jenes Spalier der feindlichen Kameraden zu gehen, die mich Judas genannt hat. Der Kaiser schickte mir ein Buch mit seiner Unterschrift. Es hatte viele Farbdrucke seiner Kriegsschiffe. Ich behaupte, er hat es selber geschrieben. Sein Titel brachte mich darauf. Es hieß »Unser Kaiser und die Flotte«. Erst zu Hause sahen Vater und ich, was ich bekommen hatte. Nach einer Weile räusperte er sich und nahm mir das Buch aus der Hand. Er schloss es in seinen kleinen schwarzen Schrank ein, den er lachend seinen Safe nannte. 7 Monate später war Krieg. Vater schwieg, als ich seine Meinung über die Kriegserklärung wissen wollte. Ich dachte an den Bürgermeistersohn. Er hatte morgens geweint. Er war noch zu jung, um sich freiwillig zu melden. Vater fragte, ob ich einen Rundgang durch die Stadt mit ihm machen wollte. Wir kamen zum Amt des Bürgermeisters. Viele Bürger standen auf der Freitreppe. Der Bürgermeister stand unter ihnen. Vor ihm war ein Tisch mit einem Schreiber. Ich erinnere an einen Lehrer, der Sonntag hieß und gekommen war, seinen Sohn als Freiwilligen anzubieten. Bürgermeister und Lehrer umarmten sich. Der Sohn stand mit stumpfem Gesicht eine Stufe tiefer. »Sie sind am Opfern«, sagte Vater leise. »Komm.« Ich folgte ihm in die Dämmerung. Drittes Kapitel. Mein eisernes Kreuz. 2 Jahre später war ich selbst ein Opfer. Es war aber, weiß Gott, nicht Vater, der mich dem Moloch anbot. Ich wurde gerufen. Vorher aber hatte ich mich wie Petrus benommen. Ehe der Hahn krähte, verriet er 3-mal den Herrn. Vielleicht ist dies das Verbrechen, das ich suche. Dass ich das Nessushemd der guten heiligen Zweifel immer abwarf und mich dem allgemeinen Glauben anpasste, wenn auch nur für kurze Zeit. Dass ich nicht stehen blieb in den Gewittern der Heide, sondern Zuflucht suchte in den Ställen, wo es nach Schafen roch und der Wärme des Stumpfsinns. Dass ich das Gut verschleuderte, das mir eine unbekannte Macht in die Hand drückte, damit zu wuchern. Ich aber wechselte es um in die Scheidemünze, die jedes Marktweib ohne Zögern abnimmt gegen ihr billiges Gemüse. Ich ertappte mich bei diesem Verbrechen 20 Jahre später, als ich Russland besuchte, das Neugeborene, den Phönix des Jahrhunderts. Ich ertappte mich 1914 dabei, als ich alle freien Stunden des Nachmittags und viele Nächte jener albernen, verlogenen Institution gab, die einmal von einem großen Mann als humane Helferin gegründet wurde, später aber nichts anderes wurde in Deutschland als die gedankenlose, fanatische Mithelferin an den Verbrechen seines Kaisers, das Rote Kreuz. Wir lauerten den Zügen auf, die nach dem Westen rollten. Tag und Nacht lagen wir in den Sälen des Bahnhofs auf der Lauer, um den Opfern den Eindruck zu geben, dass das Land hinter ihnen nicht nur an ihre Mission glaubte, sondern bereit war, sein bestes Brot, seinen besten Wein ihnen als letzte Wegzehrung zu geben. In diesen Stunden, da sie mit müden Augen aus den Viehwagen herausschauten und endlich begreifen konnten, dass die Täler schliefen, dass die Kirchtürme die Sterne meinten und nicht den Kaiser, da sie im Nebel der Flüsse das Spiel der Elfen erkennen konnten und die Gleichgültigkeit der blühenden Kirschbäume und der im Wind sich wiegenden Wiesen, Gleichgültigkeit vor dem Pathos der Generäle und der Politiker. In diesen Augenblicken, da das Land offensichtlich in der Blüte stand, die keinen Krieg nötig hat, kamen wir mit Körben von Brot, mit Apfelwein, mit Früchten und Leckerbissen und sagten ihnen, das Land denkt wie ihr, das Land will, dass ihr geht. Die Mütter der Stadt erlaubten ihren Töchtern in luftigen Blusen den müden Augen der Soldaten die Erfrischung junger Busen und lockender Fesseln zu gewähren. Es war die Prostitution, die nichts gibt als eine Illusion und die am Ende den Tod bringt. Für die Stadt selbst bedeutete es dazu noch die soziale Lüge. Die Damen der Fabrikherren der Stadt geruhten, die Arbeit von den Damen der gewöhnlichen Kaufleute machen zu lassen. Die katholischen Damen fraternisierten mit den jüdischen Frauen. Frau Hanau, Düngemittel en gros, eine würdige Jüdin, sammelte am Tag das Brot, das wir zum Ruhm von Frau Jäger, Bademöbel en détail, Katholikin, in der Nacht an die schläfrigen Soldaten verteilten. Das war im Ersten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg war der Sohn von Frau Jäger der Nazi der Stadt. Seine Partei fand die 3 Söhne der Frau Hanau im Exil in Luxemburg und Frankreich. Sie wurden erschossen. Ihr Vetter und seine Frau Rachel, Rachel, die Dunkeläugige, und all ihre Kinder stiegen in den Gasofen. Wir in jenem Jahr 1914 waren noch gedankenlos vereint. Wir gaben das Brot und den süßen Kaffee mit christlichen und mit jüdischen Händen. Ich meldete mich freiwillig zum Nachtdienst. Ich fühlte Unbehagen. Der Sohn des Lehrers Sonntag, den ich am Rathaus gesehen hatte, als sein Vater ihn dem Bürgermeister anbot, fiel. Seine Mutter schrie die ganze Nacht. Dann, es war im zweiten Kriegsjahr, schmiss ein ganzer Zug das Brot wieder heraus. Sie hatten es angenommen und aufbewahrt für diesen Zweck. Sie freuten sich über unsere entsetzten Gesichter. Es beweist, dass sie über genug zu essen haben an der Front, sagte Frau Jäger. Sie haben die Nase schon voll von dem Mist, sagte Max Hanau, der zersetzende jüdische Geist unter uns. Als mir zum ersten Mal ein Stück Brot ins Gesicht schlug, schoss mir das Blut ins Gesicht. Ich fühlte mich bei einer Lüge ertappt. Ich stand in den Schienen und sah den vorüberziehenden Zug an. Ich weiß nicht, warum ich aufspringen wollte. Es schien mir, dass ich nur unter den Soldaten mich noch wohlfühlen könnte. Ich fürchtete mich vor meiner Stube, wo der Erasmus hing. Den Totenschädel hatte ich beim Beginn des Krieges in einen Schrank versteckt. Am Nachmittag schrieb ich ein Gedicht auf einen berühmten Kampfflieger, das sie in der Stadtzeitung veröffentlichten. Ich glaube, es war auf Immelmann, der kurz darauf abgeschossen wurde. Es half mir nichts. Ich war wie eine Brunnenpumpe, die nur Luft pumpt. Ein hohles Geräusch aus der Tiefe antwortete. Ein Priester presste mich dann im neuen Glauben. Wir zogen über die alte Grenze ins Lothringische, den Bauern ihre gesparten Goldstücke aus den Strümpfen zu locken. Der Krieg schlang Gold scheffelweise. Wir wanderten durch die Wälder. Ich fand die Stelle wieder, wo Vater uns den Strich der unwirklichen Grenze gezeigt hatte. Wie lang war es her? Es schien, dass ich schon ein zweites Leben lebte. Die Bauern von Lothringen sind bekannt als echte Bauern, fleißig und sparsam bis zum Geiz. Wie es uns gelang, so viel Gold gegen Kriegsanleihe umzutauschen, dass unsere Schule das Ehrendiplom für ganz Rheinland bekam, ist mir heute noch unerfindlich. Aber es war auch nicht unser Verdienst, sondern das der großen, universalen Macht katholische Kirche genannt. Wir hatten Dr. Heine, den beredten Kaplan, mit uns. Er brauchte keinen Ablass zu versprechen, sein Talar wies ihn aus. Wir gingen die kleineren Höfe ab. Er pickte sich den reichsten Bauern aus. Es dauerte oft lang, bis er zurückkam. Manchmal schwitzte er. Einmal warf man Steine nach ihm, aber gerade in dieses Haus drang er mit mehr Werbe ein und kam mit einer Handvoll Gold zurück. Er hatte den Teufel erkannt, der die Steine geworfen hatte. Er ließ sich nicht vom Teufel besiegen. Später, 1918, nach der Niederlage, müssen ihm die Bauern im Traum erschienen sein. Einer erkannte mich noch nach 10 Jahren, als ich mit Freunden das Dorf besuchte. Das Wirtshaus war umstellt von einer Horde von Bauern, als wir uns gerade zu einer gebratenen Gans niedersetzen wollten. Der Wirt half uns durch eine Scheune aus der bedrohlichen Lage. Wir hatten die Gans zurückzulassen, nachdem wir sie bezahlt hatten. Das war der Preis für unser Leben. Im Jahr 1916, als wir das Gold sammelten, fühlten wir uns nicht bedroht. Ich selber war von Zweifeln gequält. Als ich zurückkam, bat ich um die Erlaubnis, mich zurückzuziehen. Ich floh in die Einsamkeit des Konvikts zu Trier, eine Klosterschule, die unter der Leitung des Bischofs selbst stand. Ich wusste, die Schule würde mich nicht von meiner Soldatenpflicht retten. Ich wollte gar nicht gerettet werden. Ich wollte wissen, was geschah. Sobald ich es wissen würde, durfte alles seinen Gang gehen. Ich schlug mir an die Brust wie an einen Gong, aber er gab keinen Klang. Glücklicherweise hatten wir während der strengen Exerzitien Redeverbot. Nur mit Gott konnten wir sprechen, im Gebet. Ich genoss die Ruhe vor meiner eigenen Stimme. Ich fand einen Christus in der Kirche, der zweifellos von einem Schüler Grünewalds gemalt worden war. Ein Christus, der mit Leidenschaft stirbt, der sich selbst herausfordert, genau wie der von Colmar. Aber diesmal war ich nicht entsetzt, wie als Kind. Er stieß mich nicht ab. Der Schmerz seines grünlichen Gesichts sah so sinnvoll aus. Etwas musste daraus entstehen. Aber dann war auch dieser Trost, diese mystische Fiktion mit einem Mal zu Ende.